Jetzt wieder bei Theatralia. Und ja, heute ist der Riot nicht da, sondern heute das ist Rigoros. Das Rigoros. Ja. Ja, dann, ja, dann würde ich halt mal sagen, stell mir mal irgendeine Frage über Philosophie und die beantworte ich dir dann. Ja, wir hatten ja so ungefähr als Orientierung uns den kategorischen Imperativ rausgenommen. Genau. Nach Kant, so wie ich ihn, also für mich ist der kategorische Imperativ, jedenfalls habe ich ihn so verstanden, als wenn ich formulieren müsste, man soll so handeln, dass sein Handeln, so ist er formuliert, als eine Maxime für das Handeln anderer Leute dienen könnte. Naja, ja, genau. Also handle nur nach der Maxime, von der du gleichzeitig wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz wird. Also, okay. Der kategorische Imperativ. Dann versuche ich das mal zu erklären. Also, der kategorische Imperativ ist im Prinzip, ja, überlegen wir mal. Wir haben doch irgendwie, wenn wir uns selber fragen, was sind eigentlich unsere Sachen, wo wir irgendwie alle auf der ganzen Welt irgendwie übereinstimmen oder die Sachen, wo wir nicht übereinstimmen. Also es ist zum Beispiel so, wir haben auf der ganzen Welt, also was würdest denn du sagen? Was sind so die Sachen, was ist einfach moralisch falsch? Oder was sind so die essentiellen Sachen der Moral, die ja, die einfach kulturübergreifend, egal in welchem Land man ist, ist es einfach so, dass beispielsweise Töten eher was Schlechtes ist. Ja. Dass man Tod eher als negativ betrachtet und ja, Leben eher als was Positives. Das ist eigentlich überall so, ganz egal in welcher Kultur du bist. Ja. Ja. Und im Prinzip hat halt Kant wollte irgendwie eine Moral entwickeln. Er wollte irgendwie eine Moral entwickeln, die nicht von irgendeiner Kultur auferlegt wird, sondern eine Moral, die irgendwie im Menschen selbst steckt. Weil der okay. hatte halt die Idee, also Kant ist ja in der Zeit aufgewachsen, wo das Christentum eben noch sehr prägend war in Europa. Und es war halt so, dass alle Leute nach dieser christlichen Moral gelebt haben. Und ja, wir kennen ja alle die christliche Moral, da gibt es die 10 Gebote beispielsweise oder noch 1000 andere Sachen. Und zur christlichen Moral gehören aber auch viele Sachen, die eigentlich gar nicht, also die zum Beispiel in anderen Kulturen ganz anders gehandhabt werden. Beispielsweise Keuschheit. Das ist wirklich nur im Christentum wirklich vorhandene Sache. Wenn man zum Beispiel nach Indien geht, in Indien, ist das ganz egal, da sind die überhaupt nicht verklemmt, sondern da ja, sind die ganz locker mit der Sexualität. Da hat sich der Kant das halt so überlegt, naja, das kann es ja wohl nicht sein. Irgendwie gibt es da einfach Unterschiede, kulturelle. Ja. Und dann hat er halt nach den Sachen gesucht im Christentum, die irgendwie verallgemeinerbar sind. Und dann ist er halt auf die Idee gekommen, dass es zwei verschiedene Arten zu handeln gibt. Es gibt einmal den hypothetischen Imperativ und den kategorischen Imperativ. Das hört sich so total kompliziert an, ist es aber gar nicht. Also der hypothetische Imperativ ist eine Handlung, die du machst. Also das ist jeweils eine Handlung, wo du irgendwie mit einem anderen Menschen agierst. Also es gibt zwei Arten, einen Menschen zu behandeln. Entweder du benutzt ihn als Mittel zu deinem eigenen Vorteil oder du behandelst ihn als Zweck an sich. Also beispielsweise ein Typ, der in einer Geschäftsbeziehung steht, der handelt einfach so, weil es im Idealfall beiden Protagonisten irgendwie von Vorteil, irgendwie Vorteil bringt. Jetzt aber beispielsweise eine ideale Liebesbeziehung zum Beispiel, da ist es so, dass die Leute selbstlos handeln und versuchen einfach die Handlung um ihrer selbst willen zu tun, also dem anderen Menschen einfach um seiner selbst willen, also den anderen Menschen als Zweck und nicht als Mittel zu sehen. Und das ist es eigentlich. Und da ist er dann dazu gekommen, dass es einfach solche einfachen Imperative gibt, also einfach irgendwelche Normen, die schon im Menschen drinstecken, wo man halt einfach weiß, zum Beispiel Lügen ist sowas. Kant meint einfach Lügen, da sollte man eigentlich immer wissen, dass das tut man irgendwie nicht. Ja. Das tut man einfach nicht. Und das wird auch gar nicht weiter begründet. Es wird nicht gesagt, das tut man nicht, weil du irgendwie später bestraft wirst, oder das tut man nicht, weil es dir irgendwie später, keine Ahnung, weil du dir damit selbst schadest, sondern nee, es ist einfach so, das tut man nicht und Punkt aus, fertig. Das hat auch nichts mit irgendeiner Bestrafung zu tun, die danach kommt. Genauso ist es, du sollst nicht töten. Das sagt er jetzt nicht, also das Christentum beispielsweise droht ja dann damit, dass du dann in die Hölle kommst, wenn du irgendwie gesündigt hast oder jemanden umgebracht hast. Und dann kommst du in die Hölle. Und beim Kant gibt es sowas aber nicht. Er sagt nicht, dass es irgendwie eine Hölle gibt oder irgendeine Bestrafung, sondern er sagt einfach, nee, das liegt einfach im Menschen selber drin. Der Mensch weiß, dass man das nicht macht. Ist ganz egal, ob ich danach bestraft werde oder nicht, sondern es ist einfach so, das mache ich nicht. Und das sind halt diese kategorischen Imperative, die sich unterscheiden zu den hypothetischen Imperativen. Also ist das schon ein festgeschriebenes Regelwerk oder schreibt sich dieses Regelwerk letztlich in der Situation selber? Naja, es schreibt sich schon eher in der... Ja, das ist halt so ein Problem bei dem kategorischen Imperativ. Stell dir vor, da kommt jetzt... Stell dir vor, es klingelt an der Tür, gehst dahin. Da ist irgendein Mörder, der sagt, hier kannst du mir mal sagen, wo deine Kinder sind, weil ich will deine Kinder jetzt abschlachten. Jetzt hast du ein Problem. Auf der einen Seite, ich könnte jetzt lügen und sagen, meine Kinder sind gerade nicht zu Hause. Aber du darfst nicht lügen. Aber du darfst nicht lügen. Das ist halt die Scheiße. Das ist halt die Scheiße. Und, aber bricht er damit nicht den kategorischen Imperativ der Mörder? Ja, weil klar, das ist ja gerade der Witz. Das ist genau, also dem Kant selber wurde genau, noch zu Lebzeiten, wurde dem genau derselbe Einwand gestellt. Und der Kant hat halt einfach damit geantwortet, dass natürlich auch der Mörder nach dem kategorischen Imperativ handeln würde und dadurch dann natürlich auch keine, nicht die Kinder umbringen würde. Also, ja. Das ist halt gerade das Problem. Also, ich, jetzt will ich auch direkt daran gehen, diesen kategorischen Imperativ zu kritisieren, denn es ist nämlich. Das hätte ich auch noch getan. Genau, ja. Es ist natürlich einfach, es ist eine sehr, sehr, sehr idealistische Vorstellung vom Menschen. Das ist halt einfach so das Idealbild vom Menschen. Also es wäre natürlich echt cool, wenn alle Leute gut wären und wenn alle Leute es irgendwie hinkriegen würden. Aber dann bräuchst du den kategorischen Imperativ sowieso nicht mehr, oder? Das ist ja gerade, nee, warte mal, ich erkläre es dir nochmal. Okay. Der kategorische Imperativ ist nicht irgendwie so eine Art, das ist nicht wie so ein Gesetz oder sowas. Okay, das ist die Idealvorstellung von dieser Welt. Ja, genau. Und der meint halt einfach, dass dieser kategorische Imperativ natürlich ist. Also, dass er halt wirklich in uns selber drin ist. Und dass, wenn wir quasi nur so ein bisschen in uns reinhorchen, dass wir dann irgendwie dass wir dann einfach merken, was richtig und was falsch ist. Ja. Also, und dazu muss man halt natürlich auch sagen, Kant war natürlich auch ein Christ. Und im Endeffekt könnte man halt schon sagen, also im Endeffekt hat er eigentlich seine christlichen Werte in Philosophie irgendwie verpackt. Genau. Ja. Und das ist halt einfach die Kritik, aber im Endeffekt finde ich die Idee eigentlich sehr schön und diese Idee wurde auch nochmal aufgegriffen, nämlich noch im 20. Jahrhundert von Jürgen Habermas. Das ist ein Soziologe und Philosoph gewesen, der auch aus Frankfurt kam. Und der hat halt gesagt, stellen wir uns vor, dass die ganze Welt, alle Menschen auf der Welt unter idealen Bedingungen miteinander reden könnten. Also es gäbe keine Sprachbarrieren oder keine kulturellen Barrieren oder sowas, sondern alle Leute würden einfach miteinander reden können und sich darüber einigen können, auf welche grundlegenden Werte man sich beruft, unabhängig davon, in welcher Kultur man jetzt aufgewachsen ist. Und da würden seiner Meinung nach, wenn man diese diesen idealen Diskurs voraussetzt, dann würden halt auch solche Sachen bei rauskommen, wie zum Beispiel, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du sollst, was weiß ich, das so einfach so Grundanstandsdinge. Also das, da meint er halt auch, das würde garantiert dabei rauskommen, wenn alle Leute irgendwie miteinander reden könnten. Okay. Ja, aber es ist halt wieder, naja, schwierig. Also es ist halt ein bisschen unrealistisch. Aber weil der kann, ja, weil, also so wie ich den kategorischen Imperativ bis jetzt aufgefasst habe, war das immer nach dem Motto, wenn du in einer Situation bist, sollst du so handeln, dass ein, so wie du dir wünschst, dass andere in der Situation handeln würden. Also als etwas, was du nicht, was nicht von vornherein festgeschrieben ist, sondern was du in dieser Situation, wenn du mit etwas konfrontiert wirst, selber definierst. Mhm. Und okay. das ist ja letzten Endes der Tod für diese Theorie. Nämlich, wenn ich jetzt in einer Situation ein bestimmtes Handeln bevorzuge, überhaupt auf eine bestimmte Art und Weise handeln, und ein Nächster kommt in dieselbe Situation, handelt aber auf eine andere Art und Weise, dann ist es doch letztlich aufgelöst. Ja, das ist halt ja gerade das Ding. Also das, die Idee ist ja auch, und das ist halt eben wirklich nur so eine eigentlich nur eine Vermutung. Also die Vermutung ist halt einfach die, dass es halt wirklich so wäre, dass die Leute eben schon alle gleich handeln würden. Also weil halt einfach, weil der glaubt halt einfach wirklich, dass es einen guten Kern in allen Menschen gibt, und dieser gute Kern ist halt auch immer der gleiche. Also alle Menschen, also stellen wir uns halt vor, zum Beispiel, es ist ja auch eigentlich wirklich so, guck mal hier, ja. Wenn du dir jetzt mal die Geschichte von irgendeinem Mörder anguckst, dann wirst du sehen, eigentlich in allen Fällen, dass dieser Mörder irgendwann selber mal unbeschreibliches Leid erfahren hat und eigentlich ein Opfer ist. Und dass eigentlich alle Leute, die irgendwie Scheiße bauen, und also es wird niemand einfach böse auf die Welt, kommt niemand böse auf die Welt, sondern diese ganzen Verbrechen oder was weiß ich, das entsteht eigentlich alles meistens nur dadurch, dass halt der Grund dafür liegt halt einfach dadurch, dass diese Leute wiederum auch irgendwie Scheiße behandelt wurden, und dadurch ja, und der geht halt einfach davon aus, wenn wir in einer Welt leben, wo alle was zu fressen haben, wo alle irgendwie halbwegs das machen können, was sie wollen und so, und irgendwie alle miteinander klarkommen, dann würde so ein kategorischer Imperativ funktionieren. Ja. Ja. Schon eine schöne Idee eigentlich, aber da müssen wir halt erstmal hinkommen. Und solange wir im Kapitalismus leben, läuft es halt eben nicht, weil es gibt halt immer Gewinner und Verlierer. Ja. Kann man, wenn man das Ganze jetzt bis ans Ende durchdenkt, also angenommen, der kategorische Imperativ wäre ausführbar, wäre realistisch, wäre anwendbar, kann man ihn dann nicht sogar dem Utilitarismus zuschreiben, dass ich einfach sage, das ist nach dem höchsten Glück gerichtet, nämlich wenn jeder in einer Situation so handelt, dass also von dieser Idealvorstellung des Menschen ausgehen, dann ist ja das höchst zu erreichende Glück in dieser Form, also im kategorischen Imperativ, vorhanden. Und letztlich ist das doch utilitaristisch. Nee, warte mal, das muss ich dir nochmal, also das ist eigentlich ganz, ganz, ganz gut, dass du es gesagt hast, weil eigentlich ist es sogar, sind es zwei gegensätzliche Modelle. Okay. Also ich erkläre kurz den Utilitarismus. Also der Utilitarismus kommt aus England, dem Ursprungsland des Kapitalismus, und da hat man halt auch versucht, dieses ökonomische Modell auf Moral irgendwie zu übertragen. Zum Beispiel, du hast jetzt, stell dir vor, du hast irgendwie, du hast 10 Kinder, die alle krank sind und irgendwelche Organe brauchen, ja. Und du hast einen gesunden Menschen. Und du kannst, wenn du diesen gesunden Menschen tötest, kannst du 10 Kinder damit retten. Und der ja. Mensch ist alt, und dem macht es jetzt nicht so viel aus, dass du den tötest, weil der hat ja nur noch 3 Jahre zu leben und die Kinder haben noch ein ganzes Leben vor sich. Dann machst du es halt quasi so, du guckst einfach, machst so eine Kosten-Nutzen-Kalkulation, denkst, okay, der Nutzen ist größer als der Kosten. Also Nutzen, 10 Kinder haben retten, ein schönes Leben. Ein Mensch stirbt. Ein Mensch stirbt. Und dann ist es natürlich klar, du killst den einen Menschen und rettest dafür das Leben von 10 Menschen. Und jetzt frag mal Immanuel Kant, was der dazu sagen würde. Der wird einfach sagen, das ist die größte Scheiße, die man sich vorstellen kann. Weil der kategorische Imperativ sagt einfach, du darfst nicht töten. Niemals. Unter keinen Umständen. Egal was ist. Es ist einfach so. Der meint halt einfach, du darfst nicht töten. Und du darfst auch nicht töten, um andere Menschen damit zu retten. Du darfst einfach nicht töten. Punkt aus, fertig. Du darfst auch nicht lügen. Zum Beispiel, Das wäre auch sowas, wenn jetzt der Mörder an der Tür klingelt und dich fragt, wo deine Kinder sind, damit er sie umbringen kann, dann würde natürlich der Utilitarist, wie eigentlich jeder normale Mensch, würde halt lügen, weil du kannst da ja auch so eine Kosten-Nutzen-Berechnung anstellen und sagen, ja, eine Lüge ist weniger schlimm als 2 tote Kinder. Ja. Und ist natürlich klar. Das Problem ist allerdings folgendes. Dann schneidet sich der kategorische Imperativ ja selbst. Klar. Naja, also er sagt halt einfach, lass die Kinder sterben. Aber dann ist doch getötet worden. Ja, ja. Und das verbietet er doch. Ja, es ist gestorben worden. Also stell dir vor, gehen wir nochmal zu diesem Beispiel, wo die Kinder irgendwie alle krank sind im Krankenhaus. Also die werden dann halt einfach, die sind irgendwie krank geworden und dann sterben sie halt. Aber es wurde nicht getötet. Das ist ja der große Unterschied. Kant möchte einfach unter allen Umständen verhindern, dass die Menschen sich gegenseitig töten. Ja. Weil er glaubt auch vor allen Dingen, dass dadurch, dass die Menschen sich einfach... er möchte einfach ein positives soziales Klima haben. Stell dir mal vor, du gehst irgendwie auf die Straße und du weißt einfach, du bist hier unter Freunden und du brauchst einfach unter gar keinen Umständen irgendwie Gefahr zu laufen, dass dir irgendein Leid angetan wird, auch wenn es jetzt irgendwie günstig wäre für die anderen. Dann ist es doch einfach ein schönes Gefühl, weil du halt einfach weißt, dass dein Leben irgendwas wert ist. In einer utilitaristischen Gesellschaft ist es halt eben nicht so. Da ist es halt wirklich so, dass du quasi nur eine Einheit bist. Also es ist quasi so wie so ein Ameisenhaufen, kann man sagen. Ja. Du kennst es doch in einem da ist es ja auch so, dass manchmal einzelne Tiere geopfert werden, damit dann der Staat überlebt. Ja. Und genauso ist es im Utilitarismus. Also man könnte schon sagen, dass das eventuell dafür, also der Utilitarismus könnte halt schon dafür sorgen, dass wir in einem ziemlich fiesen sozialen Klima leben. Auch eigentlich wenn dann, letztlich auf Effizienz ausgelegt. Effizienz, genau. Und das jetzt, ich hasse diesen Vergleich, aber nur um denen, denen es nicht ganz bewusst ist, das mal ein bisschen einzuflößen. Im Dritten Reich war ja eins der höchsten Ziele, eine größtmögliche Effizienz zu erreichen. Ich bin absoluter Gegner dieses Vergleichs, aber ich muss ihn jetzt einfach mal anbringen. Ja. Klar. Im kategorischen Imperativ, wie steht es mit dem Punkt, Gewalt zuzulassen? Darfst du auch keine Gewalt zulassen. Das ist halt wirklich, also... Aber dann ist doch gerade die Situation, die du geschilderst, ist doch eigentlich ein... der Totschlag für den kategorischen Imperativ. Weil ich darf zwar nicht lügen und ich muss ihm sagen, wo meine Kinder sind, nämlich das wäre ja sonst eine Lüge und das darf ich nicht. Allerdings, wenn ich nicht lüge, also wenn ich das tue, was der kategorische Imperativ mir vorschreibt, muss ich ihn ja dadurch wieder brechen, dass ich Gewalt und den Mord zulasse. Naja, der ist ja nicht gebrochen, weil er halt davon ausgeht, dass alle Menschen sich an diesen kategorischen Imperativ halten. Das ist ja gerade das... Das ist halt wirklich so eine richtige Hippie-Geschichte. Also Kant war auf jeden Fall so ein richtiger Hippie, weil er halt wirklich an das Gute im Menschen geglaubt hat. Und letztlich ist es auch so, das Christentum hat im Endeffekt genau die gleiche Idee. Ja. Im Endeffekt ist es wirklich so, ich meine, die 10 Gebote ist ja auch so, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, ich weiß nicht, was da noch drin steht, auf jeden Fall. Du sollst nicht... das Gut eines anderen oder was die Frau eines anderen sollst nicht, genau, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht, was weiß ich. Also steht halt einfach hier, du sollst einfach die Sachen, die du sowieso schon weißt, sind hier nochmal aufgeschrieben. Und Kant hat halt einfach gesagt, im Endeffekt weiß das jeder, weil das irgendwie im Menschen drin ist. Ja. Ja. Also er geht davon aus, dass Menschen als gutes Wesen geboren werden und durch ihre Umwelt zu Bösem gemacht werden. Genau, und er meint halt einfach, wenn man sich auf diese von vornherein, also er glaubt halt, ja, wirklich, der Mensch kommt als gutes Wesen zur Welt und er kann eigentlich nur von der Welt schlecht gemacht werden. Aber wenn ist wir es uns nicht halt einfach ein Widerspruch? Hm? Ja, weil wenn jeder gut auf die Welt kam, dann kann mich ja keiner schlecht machen, weil alle gut sind. Ja, das ist natürlich auch wiederum ein Paradox. Klar, stimmt, das könnte man auch so, ja. Ja, genau. Das ist, ja. Wer war dann der Erste, der Böses getan hat? Wie ist dann überhaupt das Böse in die Welt gekommen? Ja, das ist halt auch so ein. Naja. Ja, also ich weiß nicht. Ich finde diesen kategorischen Imperativ als so eine Art ideales Leitmotiv ganz schön. Aber letztlich einfach viel zu unrealistisch. Ja. Aber der Utilitarismus, also zum Beispiel auch eine ziemlich interessante Sache, wir leben im Utilitarismus. Also unsere Ethik, nach der wir leben, ist auf jeden Fall utilitaristisch. Zum Beispiel, guck dir mal an beim 11. September. Da war es doch so, dass, also dann wurde ja gesagt, ist es gerechtfertigt, dieses Flugzeug abzuschießen, was auf die Türme zufliegt? Weil dann ja quasi der Staat seine eigenen Bürger tötet. Ja. Aber die hätten gesagt, ja, das geht. Du kannst dieses Flugzeug abschießen, weil einfach, wenn das in den Turm stürzt, dann sterben noch viel mehr Menschen. Das ist eine Kosten-Nutzen-Abwägung einfach wieder. Und das beweist halt einfach, dass, ja, dass da halt wirklich so der größtmögliche Nutzen für die größte Menge der Leute bei rauskommen soll. Ja. Das ist halt schon, ja, was ich halt. Aber halt auch nur partiell. Also, es herrscht bei uns, also wir würden, jetzt sag ich wir, in Europa, in Amerika und Großteilen der Welt würde man keinen Menschen opfern, um an Organe für andere ranzukommen. Ja, aber. Also nicht akut sagen, du lebst, aber hier sind 10, denen könntest du das Leben retten. Das wird, soweit ich weiß, auch nicht zugelassen. Wenn ich sagen würde, da sind 10 leidende Kinder. Ich, Beispiel, bin 30 Jahre, ich habe gesehen, was ich will, aber 25 Jahre, meine Organe funktionieren noch gut. Und sage, ich würde mich jetzt umbringen wollen, dass die Organe an diese Kinder gehen. Das würde ja nicht geschehen. Ja. Ja, ja. Wobei, ich gebe dir mal ein Beispiel, wo du sehen kannst, dass das eigentlich. Also, was interessant ist, ist eigentlich, dass in Deutschland wirklich eher noch der kategorische Imperativ in vielen Punkten wirklich noch da ist. Geschichtsbedingt, denke ich aber. Ja, geschichtsbedingt, aber in den USA und England vor allen Dingen halt eher diese utilitaristischen Ideen da sind, weil halt das eben wirklich, man kann echt sagen, da gibt's, also es gibt eigentlich in Europa gibt's 3 große Geistesnationen, das ist Deutschland, Frankreich und England. Und in jedem Land ist halt irgendwie was anderes von der Moral her. Ja. Natürlich noch Griechenland. Aber das Interessante ist zum Beispiel Folgendes. Du kennst doch diese, hast du von dieser Präimplantationsdiagnostik gehört? Ja. Ja. Also das war doch eine Probe aus der Eizelle entnehmen, um zu schauen, ob eventuell eine Krankheit besteht und die Gefährdung einer Behinderung bei dem Kind. Genau. Und was halt wichtig ist, wenn du dann eben siehst, dass dein Kind irgendwie behindert zur Welt kommt, dann kannst du es abtreiben. Ja. Und bist jetzt. Bist du für oder gegen Abtreibung? Boah, und dann nochmal pro oder kontra PID, weil das sind ja zwei verschiedene Dinge. Ja, ja, das sind zwei verschiedene Dinge. Also ich habe mir das, die Debatte dazu im Bundestag habe ich mir im Internet angeguckt. Okay. Und das ist ganz interessant gewesen. Es war wirklich eine philosophische Debatte. Man konnte nämlich wirklich sehen, wie da die Meinungen auseinandergegangen sind. Zum Beispiel die FDP. Die FDP, die ja auch sich als liberal bezeichnet und eben dadurch halt auch sagt, ja, Das liegt, das, da darf keine Moral oder kein Staat darf darüber entscheiden, ob die Eltern die Kinder abtreiben oder nicht. Ja. Aber letztlich ist dann bei dieser Debatte halt rausgekommen, dass das wirklich verboten bleibt. Und dabei haben sie sich wirklich auf den Immanuel Kant bezogen. Okay. Weil die halt einfach gesagt haben, dass man nicht töten darf. Man darf einfach nicht töten. Und vor allen Dingen, und ich finde, im Prinzip ist es auch gut so, dass das, also natürlich, jetzt ist es egal. Weil wenn du so eine PID machen willst als Eltern, dann fliegst du einfach nach England. Da kannst du es ja machen. Ja. Das ist total, ja, Holland, Niederlande glaube ich auch, ne? Ja. Fährst du kurz über die Grenze, checkst es mal ab, fährst wieder zurück und ja, das ist total bescheuert. Aber trotzdem ist es halt verboten in Deutschland und das liegt halt an folgendem Grund. Halt einfach, weil man sagt, der Mensch hat einen Wert an sich, egal ob er jetzt Deutscher, Syrer, Araber, Inder, Chinese, behindert, schwul, lesbisch, was weiß ich, alle Menschen sind einfach gleich. Ja. Und man darf nicht nach dem... Ja, und dann habe ich so ein bisschen, also dann habe ich so nachgedacht. Und dann, jetzt stell dir mal vor, es gäbe sowas, dass zum Beispiel Frauen in der Schwangerschaft irgendwelche Pillen fressen und dadurch wird dann dieses Kind, was die bekommen, außerordentlich intelligent. Ja. Das sind ja zahlreiche Utopien, die das predigen. Klar. Also so in die Richtung, ich weiß nicht, Brave New World, Schöne neue Welt. Genau, da ist ja auch so, dass 1984, bin ich mir nicht sicher. Nee, da nicht, nur Brave New World ist das. Stimmt, aber Brave New World auf jeden Fall. Und gibt es auch zahlreiche Blueprint, wie die ganzen Filme dazu heißen, da gibt es ja einiges. Ja, ey, Brave New World ist voll das gute Beispiel. Hast du das auch gelesen? Ja, hab's gelesen. Zwar also auf Englisch, wegen dem Unterricht, aber ich hab's dann halt auch mich privat damit auseinandergesetzt, weil das ist wirklich ein interessantes Buch. Ja, und jetzt überleg mal, das Interessante ist, Brave New World ist der pure Utilitarismus. Ja, ist es auch. Weil einfach alle glücklich sind. Alle sind glücklich. Die Leute kriegen Drogen, die Leute kriegen Sex. Für die Arbeiten, die keiner machen will, werden die Leute einfach dumm gezüchtet. Ja, und dann machen halt die dummen Leute die Drecksarbeit. Aber die sind ja dumm, die kriegen es eh nicht mit. Also einfach. Eben. Die sind auch glücklich, so wie sie sind. Das größtmögliche Glück für alle. Ja. Und ganz ehrlich, so will ich doch nicht leben. Das kann es doch nicht sein, oder? Ich meine, was bedeutet denn Glück überhaupt? Kann man Glück überhaupt messen? Ich finde, zum Glück gehört auch der Schmerz dazu. Also, oder überhaupt zu einem erfüllten Leben. Ich würde nicht sagen, dass ein erfülltes Leben ein Leben ist, wo du nur die ganze Zeit glücklich warst. Das ist doch scheiße. Stell dir mal vor. Aber du musst es so sehen, die Leute, die in dieser Form, also Brave New World leben, wir können das anders, oder die Leute, die in dieser Welt gelebt haben, also laut dem Buch, für die ist es natürlich die schönste Form zu leben, weil, wir haben gesagt, sie bekommen es nicht mit. Ja, aber trotzdem, meinst du nicht, dass dann irgendwie auch sozusagen als Menschheit, sage ich mal, also... Da geht was verloren, auf jeden Fall. Da geht einfach was verloren, weil ich glaube... Das können wir beurteilen, aber das können Leute, die in diesem System eingebunden sind, nicht. Aber natürlich, meiner Ansicht nach, ist vollkommen recht. Also das ist keine Form, das ist keine Lebensform, die ich glücklich nenne. Ja, auch wenn sie ist darauf ausgerichtet, aber letztlich nur mit einem Punkt: Effizienz. Klar, Effizienz, genau. Und im Endeffekt, das Krasse ist ja, dass wir im Prinzip genau auf diesen Punkt zusteuern. Wirklich. Ja. Wirklich. Es ist halt wirklich so, dass zum Beispiel, hast du dir mal überlegt, warum eigentlich... warum es so viel dummes Fernsehen gibt. Damit die Leute ruhig gestellt werden. Damit die Leute irgendwie ihren Spaß haben. Oder das ist... Na egal, ich reg mich schon wieder auf. Ja, aber das ist ja... Genau, ich meine halt einfach, zum Leben gehört nun mal auch der Schmerz dazu. Und was wären wir denn, wenn es nicht den Schmerz gegeben hat? Ja. Genau. Was wären das? Zum Beispiel Franz Kafka. Was hat der gelitten? Und das liest man auch in seinen Büchern. Und das ist cool einfach, dass es überhaupt den Schmerz gibt. Weil der Schmerz, ohne Schmerz kannst du auch keine wirkliche Freude empfinden, glaube ich sogar. Genau, also ich glaube, du musst wissen, was Leid ist, um die Freude wertschätzen zu können. Nämlich, wenn du die ganze Zeit glücklich bist, ist es ja nichts sehr Besonderes mehr. Hm. Wenn dein Leben letztlich nur aus Höhepunkten besteht. Ja. Ob jetzt physisch oder psychisch. Genau. Ja, exakt. Ja, auch wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel, um es zu veranschaulichen, sind eigentlich Drogen aller Art. Du kannst zum Beispiel, ich habe mir letztens auf Drogen Hörbuch, Christiane F. habe ich mir als Hörbuch angehört. Kenne ich nicht. Ja, wie Kinder vom Bahnhof Zoo. Ah, okay, und doch. Da ist es halt einfach so, dass im Prinzip ist es ja genau sowas, weil halt einfach, vielleicht war das jetzt kein gutes Beispiel. Nee, ich wollte halt einfach damit so zeigen, also wenn man das Buch kennt, dann kann man halt ziemlich gut sehen, wie sie halt erstmal so denkt, boah, geil, auf Age ist einfach alles so viel geiler. Und ich bin so viel glücklicher als alle anderen Menschen überhaupt. Ja. Also das mag von mir aus sein. Physisch kann es wirklich sein, dass dann einfach mehr Glückshormone ausgeschüttet werden. Ja. Aber im Prinzip ist dann geht es dann einfach krass bergab runter. Ich glaube auch wirklich nicht, dass man wirklich so sagen kann, dass man die Leute wirklich glücklicher machen kann. Das geht nicht. Ich glaube, jeder Mensch hat einfach so ein gewisses Level an glücklichen Phasen und ein gewisses Level an unglücklichen Phasen und das gehört schon irgendwie alles dazu. Ich glaube, da muss man sich halt mit abfinden. Irgendwie. Oder wie siehst du das? Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du, ich finde auch Glück ist einfach, es gibt ja keine Definition, also es gibt bestimmt einen Haufen Definitionen für das, was Glück ist. Aber jeder, der will, soll sich mal den Wikipedia-Artikel dazu durchlesen. Und man muss aber bedenken, es wird ja im Deutschen, sagen wir Glück für das, was du im Englischen als Happiness und als Luck bezeichnest. Ja, wobei Luck ist was anderes. Luck ist, wenn du Glück hast im Spiel oder wenn der glückliche Zufall, das ist Luck. Genau. Ja, und das finde ich, das fehlt uns im Deutschen. Das wäre meiner Ansicht nach wichtig, dass man das nochmal separiert. Weil es ist nun mal ein Unterschied, ob du Glück hast, das heißt, wenn wir es mal eine dir günstige Schicksalsfügung ist was anderes, als dass du einen Glücksmoment hast, weil etwas dich in deinem Tiefsten einfach, auch an der Oberfläche, einfach durch Glück empfinden lässt. Und da gibt es nochmal einen Unterschied. Kann ich dich kurz unterbrechen? Ja, klar. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen, dann gibt es einmal nochmal einen Unterschied zwischen Lust und Glück. Es ist nämlich so, Glück kann zum Beispiel auch, also zum Beispiel, wenn du jetzt Achterbahn fährst oder wenn du Sex hast oder wenn du, was weiß ich, wenn du irgendwas, keine Ahnung. Das sind dann solche ekstatischen Momente, wo du halt eher Lust empfindest, wo das wirklich sowas Körperliches und so ein körperliches Glücksempfinden ist. Und dann gibt es noch das psychische Glückempfinden. Also wenn du einfach irgendwie zufrieden bist. Das sind halt auch nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Ja? Und das ist halt das Ding. Und dann das wird halt einfach im Utilitarismus alles über einen Kamm geschoren. Ja. Und wird extrem leicht gemacht. Gut. Gibt es in einem nur eine kurze Frage. Ja. Weißt du, ob es in einem utilitaristischen System gibt es da eine Regierung? Ja, klar. Es gibt es ja auch in Brave New World. Ja, klar, muss es ja geben, weil irgendjemand muss ja die Leute ausnutzen. Nee, aber man muss ja schon irgendwie darauf achten, dass es gerecht ist. Weißt du, das ist ja auch sowas. Es gibt ja immer einen, der entscheidet und einen, der kalkuliert. Es muss ja immer einen, so einen Ökonomen geben, der halt irgendwie guckt, ja, was ist das größtmögliche Glück für die meisten Leute? Also muss es zwangsläufig einfach eine Art Menschen an der Spitze geben, der das alles steuert. Ja. Das ist halt auch etwas zutiefst Diktatorisches irgendwo auch. Und da habe ich halt auch keinen Bock drauf. Ja. Und ich würde gern noch einen Schritt weiter gehen, denn es gibt nämlich noch eine dritte Art und Weise. Also es gibt nicht nur den Utilitarismus und den kategorischen Imperativ als Moral, sondern es gibt noch etwas anderes. Okay. Es gibt nämlich noch die aristotelische Ethik. Das ist, finde ich sogar, meiner Meinung nach ist das das bei weitem coolste Modell. Okay. Und ich würde sagen, wenn ich nach irgendeiner, also wenn ich mich überhaupt frage, was soll ich tun, wie soll ich leben, dann würde ich nach Aristoteles leben. Das ist nämlich eigentlich eine ganz einfache Sache. War das Tugendethik oder? Ich glaube, es war die Tugendethik. So wurde das jetzt in der Schule mal erklärt, ja. Genau, das war die Tugendethik. Teleologie und Deontologie oder so, ne? Jedenfalls, so hat man es mir reingekloppt. Ja. Ich habe mir die Hälfte definitiv nicht behalten. Ja, gut, ich versuche es einfach irgendwie. Ja. Also, was ich davon behalten habe, ist Folgendes, dass halt es gibt immer einen Extremwert an, also es gibt bei jeder Handlung, die du machst, gibt es einen Mittelwert. Und dieser Mittelwert ist intuitiv irgendwie bestimmbar. Zum Beispiel beim Essen, wenn du gar nichts isst, stirbst du, ja. Wenn du zu viel isst, dann überfrisst du dich und bist da auch nicht glücklich. Also ja. Der ist halt einfach immer darauf bedacht, irgendwie die Mitte zu finden, dass man bei jeder Handlung irgendwie die Mitte findet. Zum Beispiel Umgang mit Geld. Entweder das eine Extrem ist Geiz, das andere ist Verschwendung. Das Mittelding ist Großzügigkeit. Du sollst großzügig sein. Oder bei der Freundschaft, ja, da gibt es halt wirklich, also für jedes, also er hat da sogar so eine Tabelle aufgestellt, für jede einzelne Sache überhaupt im Leben gibt es irgendeinen Mittelwert. Okay. Und man soll immer versuchen, diesen Mittelwert zu finden. Und das Interessante, was? Nee, nur was ist das Ziel von dieser Tugendethik? Ja, eine Tugend nennt Aristoteles das Leben, das sich an diesem Mittelwert orientiert, weil er meint halt einfach, das Mittlere ist immer die Tugend und die Extreme sind immer führen eigentlich immer zu irgendeinem Problem. Das Interessante ist jetzt an dieser Ethik Folgendes. Es ist nämlich, ich will kurz den Unterschied zwischen Ethik und Moral erklären, weil da gibt es einen großen Unterschied, der ist den meisten Leuten gar nicht so bewusst. Und es wird auch aus irgendeinem Grund, wurde das auch mir in der Schule auch nie erklärt damals. Und auch in der Uni wird es auch irgendwie nie so wirklich erklärt. Aber es ist eigentlich ganz wichtig. Die Ethik nämlich, da beziehst du dich nur auf dich selbst als Subjekt. Du sagst nur, einfach nur, wie möchte ich glücklich leben. Ist es für mich gut? Du bist da wirklich ganz auf dich selbst bezogen. Sagst einfach, ist es für mich jetzt das Richtige, immer den Mittelwert zu finden in meinen Handlungen und tut es mir gut? Okay. Dagegen, das ist Ethik. Das ist Ethik. Die Moral dagegen, auf die Gesellschaft. Auf die Gesellschaft, genau. Okay. Du siehst ja quasi, es ist ja auch so, dass du eben im, wenn du jetzt den kategorischen Imperativ befolgst, dann kann dir das persönlich ja extrem viel Leid auch zufügen. Aber du bist quasi gar nicht so auf dein eigenes Leid fixiert, sondern du kümmerst dich um die anderen Menschen. Ja. Genauso ist es ja auch im Utilitarismus. Da geht es ja auch nur um das größtmögliche Glück der allermeisten Menschen. Und da geht es ja nicht um dein eigenes Glück. Ja. Und im Endeffekt ist das Coole, also auf der einen Seite ist natürlich Aristoteles ziemlich egoistisch, weil er ja die anderen komplett außer Acht lässt bei seiner ganzen Überlegung. Der geht halt nur von sich selber aus und versucht gar nicht erst irgendwie so im größeren Maßstab zu denken, sondern sagt einfach so, ja, du als Einzelner sollst so und so handeln. Aber Interessante ist, dass der meint, dass du halt dadurch, dass du diese Tugenden einfach hast, kommst du auch von selber halt dahin, dass du auch die anderen nicht scheiße behandelst. Also Zum Beispiel ist Freundschaft. Ist das so nach dem Motto, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu? Kann man das so vereinfachen? Nee, das ist wieder, eher geht in Kants Richtung. Okay. Also ist das die goldene Regel. Und im Prinzip ist es mehr oder weniger nichts anderes als der kategorische Imperativ, also handle nur nach der Maxime, von der du wissen kannst, dass sie zugleich das allgemeine Gesetz werden kann. Nee, das ist anders. Der Unterschied ist nämlich der, dass du halt echt einfach nur guckst, was bringt mir persönlich irgendwie Freude, was bringt mir irgendwie Glück. Und vor allen Dingen, du musst dich das halt irgendwie auch mit einer gewissen Fähigkeit zur Abstraktion musst du dir das überlegen. Zum Beispiel, okay. Ja, da habe ich mir halt auch, ich hab dann damals, als uns das beigebracht wurde, habe ich halt gefragt, ja hier, was ist denn jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel irgendeinen Menschen hat, der unglaublich viel Freude dabei empfindet, zum Beispiel irgendwie mit der Knarre rumzurennen und andere abzuballern. Das macht ja auch Spaß. Ja. Warum soll er das nicht tun? Ja. Weil es halt einfach wiederum ein Extrem ist. Und überhaupt nichts bringt. Weil es halt einfach... Aber was wäre dann das Mittelding? Also, du hast ja gesagt, wäre das Leute verprügeln oder was? Nee. Das ist ja... Keine Ahnung. Das ist halt auch wieder so ein Schwachpunkt bei der Theorie, weil es halt manchmal eben nicht so wirklich das Mittelding gibt. Das ist halt auch so das Problem. Ja, klar. Ja. Das ist halt alles, weißt du, das sind halt alles nur Modelle und die versuchen halt immer nur auf einen, das sind halt einfach Modelle. Du kannst das eigentlich nur sehr bedingt aufs wirkliche Leben anwenden und du musst halt auch irgendwie immer selber wissen, was du machst. Aber trotz alledem können einem diese Modelle auch sehr viel helfen. Und zwar jedes dieser drei Modelle kann irgendwie nützlich sein. Aber man muss halt irgendwie, also wenn man irgendwie Hilfe braucht, dann kann man sich in manchen Situationen einfach immer ganz gut darauf beziehen irgendwie. Also es ist, je nachdem, wie man gerade, in welcher Situation man gerade steckt, sollte man eher ethisch oder moralisch oder nach Kant oder nach utilitaristisch oder so handeln. Also es ist halt immer so, hängt davon ab. Zum Beispiel Vegetarier. Vegetarier handeln utilitaristisch, weil die halt meinen, wenn wir jetzt hier so eine Kosten-Nutzen-Sache wieder aufmachen und dann ist es doch so, dass jetzt der Genuss, der uns beim Fleischessen kommt, ja, die Freude, die wir beim Fleischessen haben, die ist doch nur winzig klein im Gegensatz zu dem Leid, was den Tieren zugefügt wird, damit die für uns sterben. Das ist halt auch utilitaristisch gedacht. Okay. Ja, solche Sachen. Ganz andere Frage. Mhm. Würdest du, also weil in meinem Kopf funktioniert das nicht. Also meiner Ansicht nach kannst du, ich sollte erstmal die Frage formulieren, fällt mir ein, würdest du sagen, dass ein System, das nach dem Utilitarismus funktioniert, Freiheit berücksichtigen kann? Weil ich sage, das geht nicht. Das macht für mich keinen Sinn. Ich kann das auch gerne erläutern, wenn du es nochmal getan hast. Also, für mich macht das keinen Sinn. Das kann man nicht zusammen. Das passt nicht in einen Raum. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich würde sagen, weder der Utilitarismus noch der kategorische Imperativ sind besonders freiheitliche Prinzipien, weil ich finde es tendenziell immer problematisch, wenn man irgendjemanden was vorschreibt, wie man zu handeln hat. Also das Eheste, was mir noch am ehesten gefällt, ist halt der Aristoteles. Okay. Weil halt die Tugenden ja auch nicht wirklich so vorgeschrieben sind, sondern du kannst die ja selber dir aussuchen. Ja. Du hast ja einen relativ großen Freiraum. Du sollst halt immer nur selber gucken, wo ist dein Maß. Ja. Ja, also prinzipiell halte ich nicht so viel von diesen Modellen, aber sie helfen schon irgendwie in einigen Situationen immer und sie helfen dir vor allen Dingen auch beim Verstehen, wie andere Leute argumentieren. Das finde ich eigentlich auch mal ziemlich cool. Also das dann so die sozusagen hinter die Kulissen zu blicken und zu verstehen, was da eigentlich so für ein Gedankengut dahinter steckt irgendwie. Naja, also das ist schon echt spannend. Also ja. Aber trotzdem so für den alltäglichen Gebrauch würde ich davon eher abraten. Da muss man halt dummerweise selber denken. Ja. Ja. Auf jeden Fall spannend. Ja. Für dich, was die Hörer denken, ist mir egal. Was, hat der Chat irgendwas gesagt? Ja, es gab viele Einwürfe vom Chat. Also gab, der Chat hat viel reingeschrieben, was ich versucht habe, nebenbei zu berichtigen. Aber wir können ja einfach mal, wenn der Chat Fragen hat, kann der Chat ja auch einfach mal Fragen stellen und wir beide, beziehungsweise du und ich nebenbei, versuche irgendeiner Weise unseren Senf dazu zu geben. Genau. Und noch darauf hinweisen, zum Ende der Sendung, ich denke, wir werden irgendwann noch mal eine kurze Pause machen, zum Ende der Sendung werden gibt's wir auch ein Gewinnspiel. Das Gewinnspiel ausgelost. ja, deswegen einfach bis zum Ende dranbleiben. Genau. So evil. Das ist wie der Lehrer, der die Arbeiten erst am Ende der Stunde zurückgibt. Ja, hier verlangt jemand nach einer, oder möchte gern unsere oder eine Definition von Freiheit hören. Freiheit. Das hört sich erstmal einfach an, aber das ist. Alter, nee. Da könnte man Freiheit. Freiheit. Da kannst du eine Sendung für machen, mehr. Da kannst du einen Podcast drüber machen. Also Freiheit, okay. Mann, oh Mann, also Freiheit, ach du Scheiße. Das wird verdammt schwer. Also ja. Freiheit. Ja. Boah. Ja, gut, vielleicht, warum die Menschen in der Definition von Freiheit keine einheitliche finden. Das ist ja besser. Okay, also, das kann ich vielleicht eher beantworten. Also, es gibt ja immer dieses Problem zwischen Gleichheit und Freiheit. Ja. Also, Freiheit bedeutet ja im Endeffekt, dass du dich so entfalten kannst, wie du Bock hast. Ja. Das Problem ist natürlich aber, dass du, wenn du dich so entfaltest, wie du Bock hast, dann natürlich auch andere Leute unterdrückst. Und du quasi halt nur dein Maximum an Freiheit entfalten kannst, wenn du dadurch die Freiheit anderer Leute beschneidest. Ja, das ist ja klar. Anders geht's ja. Also anders, also du bist ja immer, also irgendwie in deiner Freiheit nimmst du ja auch anderen Menschen immer ihre Freiheit irgendwie. So weiß ich zum Beispiel, du fährst gern mit dem Auto rum, ja, und nimmst damit halt keine Rücksicht auf die Umwelt oder irgend sowas. Oder keine Ahnung, sagen wir mal, das heißt ich, es ist halt, es sind halt in jedem Beispiel eigentlich. Ja, im Leben, du hast auch in jedem Lebensbereich ist die Freiheit eines anderen beschnitten. Genau. Also ja. Das ist, wenn du es so siehst, man kann ja, bevor man auf irgendwelche, auf das höhere Wohl, wenn man das höhere Wohl anspricht, ja mal sagen, ja, angenommen, du hörst gerne eine bestimmte Art von Musik. Genau. So, die ganze Zeit. Jetzt, der andere hört eine andere Musik und findet deine Musik scheiße. Und angenommen, ich fahre in meinem Auto und nehme einen Bekannten mit. Ist jetzt bei mir der Fall, mit einem Kumpel, ich fahre jeden Morgen mit dem zur Schule, ich nehme den mit, meistens fahre ich, ab und zu mir fährt auch er. In dem Fall ist es gut für unseren Musikgeschmack, sich sehr identisch ist. Mhm. Angenommen, es wäre nicht so. Und es geht mir jetzt nicht um die musikalische Richtung, angenommen, das wäre nicht so. Dann lasse ich ihm ja die Wahl, weil es kommt auch daran, wenn ich ein rücksichtsvoller Mensch bin, dann sage ich, okay, wir können ja versuchen, einen Kompromiss in der Musik zu finden. Mhm. Jetzt ist die Musik ein sehr vereinfachtes Beispiel. Das ist nicht schwer, auch mal sein momentanes Gelüst zurückzustellen. Ja. Gut, es gibt einen Haufen Beispiele, wenn sie braucht, fallen sie einem nicht ein. Ja, sagen wir doch halt einfach Kleidung vielleicht auch. Es gibt Leute, die laufen einfach gerne barfuß rum und irgendwelchen ausgefallenen, echt gechillten, angenehmen Sachen. So, und es gibt Menschen, die stören sich daran. Es gibt, ich zum Beispiel würde niemals in Jogginghose Bus fahren, aber mich stört es nicht, wenn jemand das macht. Nun gibt es aber einen Haufen Menschen, die stören sich daran, dass Leute in der Jogginghose im Bus, im öffentlichen Verkehrsmittel sitzen. Genau. Wie ist das? Da muss man mal die zwei Seiten betrachten. Der eine stört sich daran, der findet, das gehört sich einfach nicht. Seine Ansicht. Er findet, das ist zu locker, das ist, er fühlt sich vielleicht auch daran angegriffen, weil man, ich weiß, es gibt Menschen, die fühlen sich ja dann auch ihre Anwesenheit irgendwie geschmälert. Ja. Also, und der in der Jogginghose fährt, der hat einen Grund. Entweder hat er nichts anderes zum Anziehen, oder wir gehen mal von dem Komfortaspekt aus. Ja, klar. Weil, ich meine, das kann keiner bestreiten. Es gibt zwei angenehme Dinge, das ist nackt und Jogginghose. Ja. So. Oder nehmen wir nochmal ein viel krasseres Beispiel. Stell dir mal vor, du machst irgendeine politische Karriere und merkst, hey krass, du hast ja ober viel Macht und du kannst einfach die Leute, du kannst denen allen möglichen Scheiß erzählen. Und dann sagst du, ey Mann, geil, das ist ja voll cool, das macht mir ober viel Spaß, das ist meine Freiheit, ich mach das einfach. Ja, und dann kriegst du auf einmal Bock, einen Krieg zu führen. Ja, denkst du, geil, ich führe jetzt Krieg, ja. Und du machst halt einfach die ganze Zeit, was du willst als Diktator. Ja, du kannst da in deinem Schloss irgendwelche, was weiß ich, deinen Cognac trinken, deine Atombomben bauen, du kannst einfach jeden Scheiß machen. Das ist deine Freiheit, super. Ja. Aber dein ganzes Volk und die ganzen Leute, denen geht's halt scheiße aufgrund deiner Freiheit. Das ist halt das Problem. Deshalb muss man irgendwie... Die Freiheit eines... Genau. Wie war das? Die Freiheit des einen hört auf, wo die Freiheit des Rechts des anderen beginnt. Genau. Anfängt, ja. Und das ist halt jetzt das Problem, weil du musst halt irgendwie... das heißt ja... Einigkeit und Recht und Freiheit. Also Einigkeit ist halt sozusagen so Gleichheit auch irgendwie. Also man sagt ja auch immer Gleichheit und Freiheit. Das sind eigentlich zwei Gegensätze. Das sind auf jeden Fall sind es zwei Gegensätze eigentlich, weil natürlich die Freiheit ja gerade die Individualität und die freie Entfaltung irgendwie so im Blickfeld hat und dagegen die Gleichheit möchte ja irgendwie, dass die Leute irgendwie alle ja halt gleich sind und irgendwie die Leute irgendwie und zwar so gleich, dass die Leute sich nicht gegenseitig fertig machen. Also es geht ja jetzt gar nicht darum, dass die Leute gleich aussehen oder so, aber dass die Leute halt irgendwie auf einen Grundkonsens kommen, so dass die Leute sich nicht gegenseitig die Fresse einhauen. Und das ist halt das Problem und da muss man es halt irgendwie so einen Kompromiss finden. Das ist halt so das Problem. Also und Beispiel auch Französische Revolution, der nennt es zwar Slogan oder der Ruf, Liberté, Egalité, Fraternité, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Genau. Und diese Elemente, auch gut, in Deutschland hat man sich ja auch daran orientiert, aber das sind die Elemente, die immer wieder auftauchen. Und man muss mal davon, dass du, wenn man eine Gleichheit unter den Menschen hat, was ich persönlich nicht bevorzuge, aber ich glaube, damit ist eher Gleichheit vorm Gesetz gemeint. Und wenn diese Gleichheit, der Gedanke dahinter ist ja eigentlich, wenn eine Gleichheit vom Gesetz herrscht, gibt es keine Ungerechtigkeiten mehr. Mhm. Was nun mal nicht der Fall ist. Da nicht das Gesetz bestimmt, was mit dir passiert. Du bist ja auch durch biologische Anlagen in manchen Dingen bevorzugt bzw. benachteiligt. Ja. Ja. Ja, also man, ja, es ist halt extrem. Das ist ein Riesenthema. Das ist ein Riesenthema, aber ich will halt nur mal so zwei Extrembeispiele bringen, wo man halt einfach sehen kann, wo auf der einen Seite zu viel Gleichheit und auf der anderen Seite zu viel Freiheit eben schädlich ist. Ja. Also zum Beispiel, wenn du zu viel Freiheit hast, also wir haben zurzeit, leben wir ja im Neoliberalismus, also Liberalismus bedeutet ja einfach, dass du alle die Märkte befreist. Und theoretisch hat jeder die Möglichkeit, vom Tellerwäscher zum Millionär zu werden. Und es gibt kaum irgendwelche gesetzlichen Beschränkungen. Zumindest auf der Business-Ebene kann jeder machen, mehr oder weniger, was er will. Also zumindest sehr viel machen. Und das bedeutet natürlich, dass halt einfach eine riesen Menge an Menschen leidet darunter, dass halt einige Leute machen, was sie wollen. Ganz salopp ausgedrückt. Ja. Und das ist halt einfach ein zu viel an Freiheit, weil halt einfach den meisten Leuten geht es nicht so gut dadurch. Dann jetzt, es war aber auch so, dass mal das andere Modell ausprobiert wurde, nämlich der Kommunismus. Ich weiß nicht, ob man es hätte besser umsetzen können. Wahrscheinlich hätte das funktioniert, wenn man es irgendwie besser umgesetzt hätte. Weil zumindest war es halt auch irgendwie recht beschissen. Da hatten halt einfach alle Leute waren gleich arm. Alle Leute haben den gleichen beschissenen Trabi gefahren. Alle Leute haben irgendwo irgendwie alle den gleichen Mokka-Fix Goldkaffee getrunken und die Spreewaldgurken gefressen. Ja, von mir aus ist ja ganz, ganz nett so, aber andererseits ist es halt auch relativ beschränkt, so ein Leben irgendwie. Ja. Und das ist halt irgendwie auch relativ langweilig. Und du kannst halt nicht so dein eigenes Ding machen. Das ist halt auch das Problem. Und vor allen Dingen, das Schlimmste ist halt ein extrem starker Staat, der sehr repressiv ist und dich unterdrückt. Und halt den es ja im Kommunismus in der Vorstellung, wie er gedacht war, nicht gibt. Und nicht geben sollte. Es war ja auch kein Kommunismus, es war ja Sozialismus. Ja, genau, es war, kannst du alles in die Tonne. Weißt du? Ja. Ich wünschte, dass das vielleicht nochmal irgendwie versucht wird und dann halt so, dass es klappt. Nee, bitte nicht. Warum? Das könnte doch klappen. Ja, so, und da sind wir an einem Punkt. Gesine Lösch, schöner Name, Lötz, das war ja die, war das die Bundestagsabgeordnete, denke ich, weiß nicht, auf jeden Fall. Sie hat ja auch mal gemeint, man solle sich wieder auf den Weg des Sozialismus oder des Kommunismus begeben. Man könnte den Kommunismus nur wirklich ergründen oder definieren oder wissen, wie er ist, wenn man es probiert hat. Und ich habe das Manifest, das Kommunistische Manifest gelesen. Und es hat mir nicht gefallen. Obwohl ich es für besser halte, als viele Leute es darstellen. Allerdings, ich sehe in der Gleichheit von Menschen eine Gefahr. Ich sehe in der Einschränkung, in dem Verbot von Individualität eine Gefahr. Mhm. Weil in dem Moment, in dem wir, letztlich findet da eine Gleichschaltung der Menschen statt. Da stimme ich dir auch voll und ganz überein. Aber ich glaube nicht, dass das so gedacht war. Also das Kommunistische Manifest ist ja nur diese Kampfschrift. Und da wird ja auch noch nicht so wirklich, ich meine, das ist natürlich klar, das ist mir auch unsympathisch. Ich habe es auch gelesen. Aber ich finde prinzipiell, die Idee ist ja einfach, dass man... Es geht ja letztlich nur darum, eine Regulierung für das Einkommen zu finden. Also nur einfach da auf so ein Mindestmaß an materiellen Gütern. Aber da kannst du ja auch einfach ein Dings nehmen, ne? Grundeinkommen. Oh. Bitte? Ja, genau, ein Grundeinkommen. Ja, das fand ich zum Beispiel, ich bin auch voll ganz für das bedingungslose Grund. Das wäre sehr geil. Das wäre eigentlich wirklich eine coole Sache. Ja. Aber ich keine Ahnung. Stimmt schon, ja, vielleicht ist das Grundeinkommen auf jeden Fall ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, aber ich glaube halt nicht, dass das zwangsläufig hätte so kommen müssen, wie es dann halt gelaufen ist, weil man könnte eigentlich gerade erst Individualität dann entfalten, wenn eben zum Beispiel solche Sachen wie Kunst und Kultur und so weiter eben nicht unter die Marktmechanismen des Kapitalismus zum Beispiel jetzt so gedrängt werden. Zum Beispiel, ich habe ein Riesenproblem, weißt du, ich hab ein cooles Comic gemalt, Faust hoch 3, und jetzt muss ich halt einfach gucken, dass ich irgendwie die Scheiße verkaufe, ansonsten kann ich die Sachen nicht mehr weiter finanzieren, einfach. Ja. Und das ist halt scheiße, weil ich im Endeffekt, ich stehe voll und ganz auf dieses Freiheitsding, weil ich einfach versuche, irgendwie meine... Das hast du ja im Kommunismus nicht mehr. Naja, aber guck mal, wäre das nicht geil, wenn du trotzdem solche coolen Sachen machen kannst und nicht Angst haben musst, dass du auf der Straße sitzt, weil sich dein Comic nicht verkauft. Aber da reicht doch dann BGE. Ja, stimmt, ja klar. Also, weißt du, weil du kannst das, was du machst mit deinem Comic, könntest du, meiner Ansicht nach, ich bin kein Politikwissenschaftler, so, aber das könntest du im Kommunismus nicht tun. Ja, so wie er jetzt war, aber vielleicht hätte es ja auch anders laufen können. Also, naja, gut, lassen wir mal. Weißt du, das Problem ist vor allen Dingen auch, Kommunismus ist so ein Reizbegriff. Genau. Man denkt halt automatisch an die Sowjetunion und Nordkorea, China. Und so eine Scheiße. Ich kann das auch echt gut nachvollziehen, warum halt einfach, man sollte vielleicht ein anderes Wort überhaupt verwenden. Ja, aber auch noch ein Punkt, warum ich denke, dass der Kommunismus nicht funktionieren kann. Letztlich, wie der kategorische Imperativ, geht der Kommunismus davon aus, dass der Mensch aufhört, Mensch zu sein. Nämlich der... Also ich kann mir das auch nicht zu 100%, ich kann mich davon nicht lossagen. Ein Mensch ist hat noch Instinkte, zum Beispiel Überlebensinstinkt. Zweitens, der Mensch möchte letzten Endes immer auch einen Profit für sich herausschlagen und der Mensch hat in vielen Bereichen den Drang, andere zu überbieten. Ja. Und das kannst du im Kommunismus, so wie er gemeint war, von Marx und Engels nicht durchsetzen. Und da muss der Mensch aufhören, Mensch sein. Deswegen ist es für mich ein System, was nicht funktioniert. Da fehlt dir vollkommen die Freiheit, so zu sein, wie du möchtest. Und angenommen, du sagst, alle sind gleich und dann könntest du deinen Comic machen. Wenn alle gleich wären oder wenn alle auf diese bestimmte Ebene gestellt worden wären, müssen alle auch bestimmte Taten erfüllen. Und wer sagt, dass du diese Tat erfüllen kannst, die du machen willst und nicht das tun musst, was dir vorgeschrieben wird? Nämlich sonst wären nicht mehr alle gleich, dann wird das System sich durch sich selbst auflösen. Aber findest du nicht, dass hier die Leute auch, doch auch irgendwie alle relativ gleich sind? Ich meine, guck mal, das ist ja auch sowas. Du musst halt einfach immer irgendwie mit dem Strom schwimmen, soweit, dass du halt irgendwie deine Kohle bekommen musst. Und ich finde es halt, das Problem, was wir halt zurzeit haben, und das ist ein Riesenproblem, ist einfach, dass wir eine Währung für alles haben. Ja. Wir bemessen einfach so Sachen wie, also Nahrungsmittel, Kulturgüter, Musik und so weiter, Zwischenmenschliches, ja, wie zum Beispiel Kindergärtnerjobs oder Altenpflege oder sowas, oder halt auch Lehrerjobs oder sowas, das wird alles, oder Güter produzieren, das wird exakt mit dem gleichen Maßstab gemessen, also wird alles mit dem gleichen Maßstab gemessen. Das ist doch ein Problem eigentlich, weil du kannst doch jetzt nicht sagen, du kannst doch überhaupt die Arbeit, die eine Kindergärtnerin macht, überhaupt nicht mit der Arbeit von einem Fließbandarbeiter vergleichen oder mit der Arbeit von einem Künstler oder einem Schriftsteller oder sowas, weil das ist eine ganz andere Art von Arbeit. Und ich finde, da liegt halt sozusagen das Problem begraben. Und deshalb gibt es halt auch meiner Meinung nach auch im Kapitalismus keine wirkliche Individualität, weil halt einfach alles mit dem gleichen Geldsystem gemessen wird und alles versucht wird, über einen Kamm zu brechen. Das ist alles so mit einem, das funktioniert halt einfach. Und das beschränkt vor allen Dingen auch die ganze Welt. Zum Beispiel, wenn du Musik machen willst, musst du halt auch gucken, zum Beispiel hier, du machst leidenschaftlich gern Musik, du denkst, es ist voll geil und sowas, ja, dann gehst du zu so einer, irgend so einem Musiktypen, ja, und sagst hier, bitte mach mir mal meine CD, guck mal, dass sich das verkauft. Und dann meinte halt, nee, das kann man so nicht verkaufen, das ist viel zu kompliziert, viel zu anspruchsvoll, die Leute, die wollen gerne, wir müssen uns an der Masse orientieren, die Leute wollen irgendwelche Schlagerkacke. Ja. Und dann machst du halt Schlagerkacke. Oder guck mal, die Bild-Zeitung ist die Zeitung, die am meisten gelesen wird. Und das ist natürlich die dümmste Zeitung. Oder auch im Fernsehen. Wer guckt denn Art oder genau. Das gucken alle RTL. Das ist doch genauso eine Scheiße, weil sich halt die dummen Sachen verkaufen sich am besten. Und das ist halt auch so ein Riesenproblem einfach, weil halt einfach die Leute natürlich schon daran so dahin erzogen werden irgendwie, dass sie, ne, wenn du die ganze Zeit nur Scheiße guckst, dann, naja, egal. Also das sind halt so die Probleme, die ich halt jetzt mit dem Kapitalismus habe. Also weißt du, vielleicht würde ich auch anders drüber denken, wenn ich irgendwie vom Kommunismus was mitbekommen hätte, habe ich aber nicht. Wahrscheinlich würde ich Gift und Galle speien, wenn ich irgendwie was vom Kommunismus mitbekommen hätte. Aber deshalb habe ich halt momentan zumindest noch keinen Hass auf den Kommunismus. Aus diesem Grund bin ich da nicht so abgeneigt. Wollen wir an dieser Stelle mal eine Pause machen? Auf jeden Fall. Machen wir eine Pause und dann können wir noch ein paar Sachen aus dem Chat eingehen. Genau. Ihr könnt ja, wenn die Pause um ist, einfach mal die Sachen reinschmeißen. Genau. Und also jetzt im Chat oder ihr könnt es auch während der Pause und ihr werdet es nachher mal anschauen, dann versuchen auf so viel wie möglich einzugehen, um das hier reinzuhauen und das nochmal hier zu diskutieren. Genau. Ja. Dann machen wir das so. Dann machen wir so 10 Minuten. 10 Minuten Pause, genau. Okay, cool. Okay. Also, bis dann. Bis dann. Ja, cool. So. Da sind wir wieder. Ja, kurz noch als Anmerkung. Haben wir das zum Anfang gesagt, dass ich heute nur die Vertretung bin? Ich weiß es nicht. Nicht also, so richtig. Also der Riot ist irgendwie verhindert. Verhindert. Keine Ahnung, was er macht. Ja. Und deswegen übernehme ich heute die Rolle des Riot Burns. Was natürlich nicht machbar ist, aber ich gebe mir redlichste Mühe, damit ihr euren theatralischer Podcast habt. Ja. Dankeschön. Oh, hier wurde schon mal wieder. Applaus. Dankeschön. Ja, wir sind wieder da. Hab das gerade mal das Twitter bekannt gegeben. Und ich habe bis jetzt nur zwei Fragen, wenn ich mich nicht irre, sammeln können, bekommen. Aber ich kann sie dir ja mal. Ich weiß nicht, hast du den Chat gerade offen oder? Nee. Soll ich sie einfach mal unten in Skype? Ich verlese sie einfach. Wenn die einfach beide beantworten. Die erste Frage von Yoshimitsu. In welchem System würdet ihr leben wollen? Utilitaristisch, das von Aristoteles? Und wenn wir uns entscheiden müssten? Also ich denke mal, das begrenzt sich jetzt extra auf diese beiden Systeme. Kurze Frage an Yoshimitsu. Also wirklich utilitaristisch oder Aristoteles, wenn man uns vor die Wahl stellen würde. Jedenfalls verstehe ich das so. Mhm. Was sagt Yoshimitsu dazu? Kurz mal in den Chat, ob ich das so richtig aufgenommen habe. Ja. Beantwort's einfach mal so, ja, genau. Ja, also ich würde lieber in dem System von Aristoteles leben, weil es halt einfach die individuelle Entfaltung irgendwie mehr begünstigt, weil du halt wirklich einfach gucken kannst. Also zum einen wird dein Leben nicht irgendwie gegen das Leben anderer Menschen aufgewogen. Das mag ich einfach nicht, weil ich finde, das Leben hat schon, und da bin ich auch wirklich eher bei Kant, ich würde schon sagen, dass das Leben einen absoluten Wert hat, der nicht wirklich mit anderen Leben aufzuwiegen ist. Ich meine, du kannst doch jetzt nicht sagen, dass ein Menschenleben irgendwie weniger wert ist als, also dass zum Beispiel das Leben eines jungen Menschen ist dann mehr wert als das Leben eines alten Menschen. Ja. Das ist doch scheiße. Nur weil dieser junge Mensch irgendwie noch länger zu leben hat als der alte Mensch. Das ist schon irgendwie so eine Sache, die mir irgendwie schon nicht so behagt. Ist halt auch die Frage, was ist länger leben? Weil letztlich geht es demjenigen, der das entscheiden würde, dem geht es doch nicht darum, dass der Mensch länger lebt. Oh, der freut sich noch ein paar Jährchen. Dem geht es darum, dass der Mensch in der Zeit mehr schaffen kann. Ja, das stimmt. Da sind wir wieder beim Utilitaristischen, bei der Idee des Nutzens und der Effizienz. Ja, genau. Deswegen, also ja, das ist vollkommen richtig, ja. Ich finde, das ist auch eine Frage. Also für mich beantwortet sich die Frage auch echt einfach. Ja, auf jeden Fall Aristoteles. Und ich glaube halt auch einfach dadurch, dass man halt irgendwie, ja, diese goldene Mitte, das finde ich eigentlich irgendwie eine, ja, also mir hat irgendwie Aristoteles am meisten zugesagt von allen drei Systemen. Ja. So. Ja. Ja. Dann, also ja, bei mir auch, also Aristoteles würde ich da auch bevorzugen, den kategorischen Imperativ von Kant. Damit kann ich nichts anfangen, da es sich für mich einfach widerspricht. Mhm. Utilitarismus. Als ich das schon in der Schule behandelt habe, hatte ich schon eine Abneigung dagegen, weil ich das echt schade und scheiße fand. Weil mir dieses Nutzdenken oft wirklich hat mich sehr genervt. Und letztlich bleibt halt also Ausschlussverfahren. Und ich finde halt bei der Tugendethik von Aristoteles, ich habe mich damit nicht so intensiv beschäftigt, aber da sehe ich akut noch keinen so großen Kritikpunkt, als dass es für mich unumsetzbar gilt. Oder als unumsetzbar gilt. Also deswegen sehe ich das genauso wie du. Ja, cool. Dann Fragen von Möb 478. Ich liebe Individualität. Was ist das höchste Gut der Menschheit? Ist es die Fähigkeit, logisch an eine Problematik heranzugehen? Oder die Fähigkeit des Fortschritts? Denn ist es nicht genau das, also die Fähigkeit, Maschinen zu bauen und Atome zu spalten, etc., Organe zu transplantieren? Denn Lösung, und dann noch der Ansatz, denn Lösung finden kann auch ein Tier. Und das wäre dann nicht, und da halt die Frage, ob dann nicht Fortschritt das Höchste wäre. Ich verstehe die Fragen nicht so richtig. Einfach was kurz, meint er jetzt? Ja. Was ist das höchste Gut der Menschheit? Ist es die Fähigkeit, logisch an eine Problematik ranzugehen und Lösungen für Probleme zu finden? Oder die Fähigkeit, Maschinen zu bauen und Atome zu spalten und Organe zu transplantieren? Ja, aber also, da haben sie doch auch Lösungen. Die haben doch die Lösung für das Problem der Atomspaltung gefunden. Also ja, aber der Mensch ist ja angeblich im Besitz von beiden Fähigkeiten. Ich verstehe es halt nicht ganz, weil irgendwie du löst ja auch Probleme im naturwissenschaftlichen Sinne, wenn du irgendwelche Maschinen konstruierst. Also meint er halt jetzt einfach diese, also entweder denken wir jetzt, also ich glaube halt irgendwie, dass er da irgendwie zwei Sachen so ein bisschen verwechselt. Also ich meine, es gibt natürlich auf der einen Seite die Naturwissenschaftler, die stellen sich halt ganz andere Fragen als jetzt irgendwelche Ethikkommissionen. Ja. Oder kannst du dem nicht einfach mal, oder der, ich, der soll, ich, der soll Frage, jetzt nochmal die Frage anders formulieren. Hat er gemacht. Und zwar, einfach, ich habe es so angeboten, die Frage nach dem höchsten Gut für den Menschen. Mhm. Frage nach was dem ist, höchsten Gut. Genau, ja. Was ist das höchste Gut der Menschheit? Und was uns, also ja, okay, hier nochmal, was uns als Menschen auszeichnet, beziehungsweise vom Tier unterscheidet. Tja, also die meisten Philosophen sagen halt die Vernunft irgendwie. Die Vernunft ist ja nochmal was anderes als der Verstand. Also der Verstand, ja genau, das hat er gemacht. Ja, ich verstehe schon. Also Verstand, Verstand hat auch ein Tier. Also Verstand ist halt so diese Art und Weise, Probleme zu lösen. Zum Beispiel, du kannst eine Ratte in ein Labyrinth setzen und die wird irgendwie den schnellsten Weg rausfinden zum Ausgang. Ja. Damit ist die Ratte, hat auch einen Verstand, und mit diesem Verstand kann die Ratte auch ein Problem lösen. Der Mensch allerdings, also der Unterschied zwischen Vernunft und Verstand ist halt, dass die Vernunft eben noch dieses moralische Prinzip mit dabei hat, dass man halt einfach auch guckt, dass man noch ein bisschen weiterdenkt und sich fragt, was machen wir denn jetzt eigentlich mit diesen Lösungsvorschlägen? Also wir können jetzt zum Beispiel, das ist halt auch so ein Ding zum Beispiel, wir sind in der Lage für wirklich fast jedes technische Problem irgendeine Lösung zu finden. Wir sind in der Lage, den Menschen besser, schneller, schlauer zu machen. Wir könnten prinzipiell einen Supermenschen, einen Übermenschen züchten. Ja. Aber dann kommt halt die Vernunft und die fragt dann halt einfach, was dann? Bringt es uns überhaupt was? Also macht es uns jetzt wirklich irgendwie, bringt es uns auf ein höheres Level irgendwie? Und das ist halt schon so eigentlich der Unterschied zwischen Mensch und Tier. Oder sollte es zumindest sein. Also, das finde ich halt nach wie vor, ich denke schon, dass die Vernunft irgendwie das höchste Gut ist, weil die Vernunft halt uns dazu anregt, nochmal ein bisschen weiter zu denken, ein bisschen um die Ecke zu denken. Und die Vernunft sorgt ja auch dann immer dafür, dass wir irgendwelche Sachen machen, also oder Sachen nicht machen, die eigentlich sinnvoll erscheinen auf den ersten Blick. Zum Beispiel Überwachungskameras. Es erscheint vom Verstand her, das ist ein gutes Beispiel, der Verstand sagt uns, okay, wir haben hier Kriminalität und wir müssen irgendwas dagegen tun. Wir haben dieses Problem, wir müssen es irgendwie lösen. Problemlösung, klar, wir bauen überall Überwachungskameras hin. Und überwachen dann die Leute. Die Vernunft, die halt einfach noch ein bisschen weiter in die Zukunft denkt, sagt uns aber, Moment mal, wenn die Leute überwacht werden, dann verhalten sie sich anders, als wenn sie nicht überwacht werden. Und die Überwachung beschränkt unsere Freiheit und sorgt halt einfach dafür, dass ein stetiges Misstrauen in der Gesellschaft herrscht. Und das sorgt dann im Endeffekt auf lange Hinsicht wird das in die totale Scheiße hineinführen, weil es halt einfach das ganze Klima, in dem wir leben, versaut. Weil halt einfach, ja, es ist halt einfach nicht schön, beobachtet zu werden und überwacht zu werden. Ja. Und genau so würde ich diese Frage eigentlich beantworten. Und deshalb würde ich schon sagen, Vernunft ist das höchste Gut eigentlich des Menschen. Ich würde zwar auch sagen, dass Vernunft das höchste Gut des Menschen ist, nur finde ich, missbraucht er sie. Oder der Mensch, nein, er missbraucht sie nicht, er nutzt sie nicht vollends. Und zwar, wenn man schon in der Lage ist, so wie der Mensch Dinge zu betrachten, an sich ja auch aus verschiedenen Perspektiven, dann sollten wir ja eigentlich keine Probleme mehr auf dieser Welt haben. Weil wir sind ja durch die uns gegebene Vernunft und die Fähigkeit zur Vernunft eigentlich in der Lage, Probleme zu lösen. Mhm. Aber das geschieht ja nicht da, und das ist halt der Punkt. Alles könnte gut sein, wenn der Mensch nicht so wäre, wie er ist. Und ich bin... Aber, weißt du, da würde ich dann einhaken, wie ist denn der Mensch? Ja, also ich meine ja, das muss ich halt ausführen, was ich meine. Und zwar zum Beispiel dieser Drang zum besser sein, aber nicht nur seinetwillen, sondern auch um den anderen zu demütigen. Das ist bei vielen Menschen drin. Der Mensch möchte überleben. Das ist ihm gegeben. Das ist unseren Gen drin, dass wir überleben möchten. Der Überlebensinstinkt ist drin. Und wenn so Dinge wegfallen würden, das würde den Mensch halt entfremden. Mhm. Deswegen kann ich das nicht befürworten, dass irgendwelche Systeme das fordern. Also ich finde es, ich sage nicht, ich hasse Menschen, aber so viele Menschen stören mich. Mhm. Und dennoch würde ich nicht wollen, dass es anders ist, weil anders wäre es das Angebot, die Freigabe zum Missbrauch der Menschheit. Und zwar in einem noch höheren Maße, als jetzt vonstatten geht. Nämlich, wenn alle gleich sind, gibt es auch keinen, der sich wehren kann, weil er in den gleichen untergehen würde. Ja, aber das Problem ist halt auch wiederum, also ist, ich würde nämlich ganz vorsichtig sein bei der Aussage, irgendwie darüber irgendwelche Aussagen zu treffen, wie der Mensch ist. Also es gibt natürlich schon verschiedene Menschenbilder. Zum Beispiel heutzutage ist es der Homo economicus, also einfach jeder Mensch ist so eine Art kleiner Unternehmer. Und jeder Mensch versucht irgendwie den größtmöglichen Nutzen für sich herauszuziehen. Ja. Aber du kannst auch ein ganz anderes Menschenbild setzen. Zum Beispiel, wie es halt in den Religionen oder auch bei Immanuel Kant gemacht wurde, dass du halt einfach grundsätzlich davon ausgehst, dass der Mensch erstmal gut ist. Der Mensch wird gut geboren oder ist halt irgendwie eigentlich gut, nur wird er halt durch die Umstände zu einem schlechten Wesen gemacht. Ja. Und ich würde eigentlich mich immer sehr darüber zurückhalten, irgendwie Aussagen darüber zu machen, wie der Mensch ist. Der Mensch ist eigentlich gar nichts. Der Mensch ist ein unbeschriebenes Blatt. Der Mensch kann sich... Das stimmt aber auch nicht ganz, oder? Guck mal. Aber schau doch mal, also ich bin kein Mensch, der Forschung in den Genen in Übermaß befürwortet, ja. Aber unseren Genen sind nun mal Dinge drin, die dem des Tieres sehr ähneln, wenn sie sogar identisch sind. Ja, ja. Guck dir doch mal an, der Nationalsozialismus. Das hat wunderbar funktioniert. Ja, okay. Das hat wunderbar funktioniert. Es war wirklich krass, wie einfach innerhalb von 12 Jahren die Leute so umerzogen wurden, dass halt einfach alle Leute, die deutsch waren, haben einfach gedacht, irgendwie, sie sind einfach viel krasser und viel besser und viel mehr wert als jetzt die Polen oder die Juden. Ja. Und das haben die einfach geglaubt, weil es denen von irgendjemandem eingeredet wurde. Und da haben halt einfach alle Deutschen wirklich fest, so, ja, es wurde halt einfach den Leuten so gesagt, der Mensch ist so. Oder die Deutschen sind so. Und es hat wunderbar funktioniert. Aber wir sehen ja, dass man einen Entwicklungsprozess durchschreiten kann und die Leute auch anders sein können, je nachdem, wie man sie erzieht. Zum Beispiel auch so eine Sache, Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Da ist es ja so, wenn du jetzt, stell dir mal vor, du gehst ins Mittelalter zurück und da fragst du irgendwie eine Frau, hier, hör mal, kommt dir das hier nicht ein bisschen komisch vor, dass du die ganze Zeit unterdrückt wirst? Und dann die so, nee, wieso? Das da ist doch ganz aber normal. Nicht ins Mittelalter gehen. Ja, oder keine Ahnung, du gehst irgendwie irgendwo und fragst, ja, ist das, kommt dir das hier, ist das normal? Da würde sowohl der Mann als auch die Frau würde sagen, ja klar, das ist ganz normal, das ist von der Natur so gegeben, dass die Frau einfach dem Mann untersteht und das ist einfach, das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Das ist halt einfach von der Natur so gegeben. Ja. Und wir sehen ja heute, dass es auch anders funktioniert, dass das nicht unbedingt so sein muss. Und im Prinzip, also hat das alles damit zu tun, wie man die Menschen erzieht oder wie man, was man selber in den Menschen hineinlegt. Ja. Und von daher glaube ich schon, ich halte es prinzipiell für ein bisschen voreilig zu sagen, einfach der Mensch ist so oder der Mensch ist so, sondern ich glaube, der Mensch kann sich ändern und der Mensch kann sich entwickeln. Und ich will natürlich nicht, dass die Leute zu irgendeiner Scheiße hin erzogen werden, aber ich glaube schon, dass man, wenn man, ich glaube schon, dass halt einfach diese grundsätzliche Idee, dass alle Menschen gleich sind, dass die sich schon jetzt eigentlich durchgesetzt hat. Also zumindest diesen krassen Rassismus, wie er jetzt im Nationalsozialismus vertreten war, den gibt's Gott sei Dank zumindest bei den meisten Leuten nicht mehr. Nicht mehr, ja. Und aber das hätte auch ganz anders laufen können. Es hätte zum Beispiel so sein können, dass die Deutschen den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten. Ja. Und dann wäre es halt einfach wirklich so gewesen, dann hätten nicht nur die Deutschen, sondern auch die unterworfenen Völker hätten dann einfach gedacht... Die hätten das weitergegeben an die Nächsten. Ja, und die hätten einfach gedacht, jetzt hätten die Polen gedacht, ah ja, die Deutschen sind halt einfach ein bisschen krasser als wir armen Polen und wir müssen uns jetzt halt einfach, das ist nun mal so, wir haben halt jetzt einfach abgekackt und wahrscheinlich hat es irgendwas mit den deutschen Genen zu tun, dass wir halt einfach so schwach sind. Und deshalb sagen wir halt, ja, so ist es nun mal und fertig. Und das ist doch scheiße, oder? Das kann doch nicht Sinn der Sache sein. Nee, und, also ich hatte doch nicht vor, den Menschen zu definieren eben. Also ganz und gar nicht. Also es geht mir darum, es gibt halt Eigenschaften, die bei vielen Menschen, beim Großteil der Menschen vertreten sind. Aber ich finde, das ist eigentlich das, was du gerade angesprochen hast, mit den Frauen, mit der Frau im Mittelalter oder so. Mhm. Gibt's noch eine Frage von Möb478, die kam jetzt dazu, und zwar, die passt optimal, also die wurde schon vorgestellt, also die passt optimal dazu. In unserer Gesellschaft wird uns eingeimpft, dass Erfolg, Geld und eine schöne Frau die Krönung aller Dinge sind. Mhm. Aber kann nicht der Eskimo im Norden, der kaum etwas Materielles besitzt, glücklicher sein als der Millionär, der sich jeden materiellen Wunsch erfüllen kann? Auf jeden Fall. Kann der glücklicher sein? Wir wissen es nur nicht, weil wir uns das natürlich, guck mal, wir können uns das ja überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, ohne einen Computer zu leben, zum Beispiel, oder Handy oder ohne den ganzen Scheiß. Aber wenn du halt einfach in einer anderen Umgebung aufwächst, dann ist das für dich ganz normal. Dann ist es echt, zum Beispiel, ich habe diese Erfahrung gemacht, zum Beispiel, also ich hab zwar einen Führerschein, aber ich habe kein Auto. Und ich fahre überall nur mit dem Fahrrad hin. Ich fahre nur mit dem Fahrrad. Und das war eigentlich eine Notlösung, mehr oder weniger, weil halt einfach Auto ist halt teuer, ne? Ja. Und ich fahre halt überall mit dem Fahrrad und am Anfang hat es halt so ein bisschen genervt, aber mittlerweile denke ich so, eigentlich ganz geil. Weil zum Beispiel, das hat andere Vorteile. Zum Beispiel, du machst halt Sport. Du bist draußen. Du kannst dir, du siehst auch ganz andere Sachen, als wenn du mit dem Auto fährst. Ja. Du hörst auch was, weil du nicht so in deinem Auto abgekapselt bist von der Welt. Dich ärgern keine roten Ampeln, weil ich halt immer über Rot fahre mit dem Fahrrad. Ja. Und das sind halt alles solche Vorteile. Und weißt du, wenn du gar nicht drüber nachdenkst, dass ich jetzt auch ein Auto haben könnte, dann ist es eigentlich überhaupt gar kein Problem. Dann bist du einfach komplett zufrieden. Und ich glaube sowieso, dass eigentlich dieser ganze Neid, Der entsteht eigentlich nur, weil uns da halt die ganze Zeit gesagt wird, du könntest... Dass es so sein sollte, genau. Oder, ja, oder du könntest prinzipiell das Auto haben. Darauf baut aber, ja auch Werbung auf. Das ist ja eines der höchsten Prinzipien der Werbung. Den Menschen zu sagen, dass sie mit dem Produkt, was beworben wird, ein Glücksgefühl empfinden könnten. Genau. So, und also aus Sicht des Werbers, der Werbeagentur und des Produktleiters oder des Produkts, ist ja gute Werbung, die genau das schafft, dem Kunden, dem potenziellen Kunden sagen, wenn du unser Produkt erwirbst, geht's dir viel besser. Und das ist genau das Phänomen, was du beschrieben hast. Und da sind wir auch vorhin indirekt drauf eingegangen. Brave New World. Die Menschen wissen nicht, dass sie anders leben könnten. Deswegen empfinden sie eine der größtmöglichen Glücksformen für sich, die Intelligenten, die einfach gesegnet sind mit einer bestimmten Begabung und die dumm, also ich nenne es ja wirklich dumm, weil die werden ja dumm gehalten, die werden ja dumm gemacht, in dem Reagenzglas, in dem sie aufgezogen werden durch Alkohol und Medikamente, die dumm wissen es auch nicht, weil ja, es ist halt einfach so, es ist genau wie damals zu Zeiten des Totalitarismus, das ist eine gottgegebene Ordnung. Da hat niemand dran gedacht, dass, nein, Gott kann das gar nicht so gemein, nein, Gott möchte das so. Und letztlich ist es genau dasselbe, nämlich warum ist das für viele Menschen, diese Idee von Erfolg, Geld, schöner Frau und Auto, warum ist das für viele Menschen das Bild, was sie erreichen möchten? Als normal. Es wird vorgelebt. Und es ist halt, was siehst du, wenn im Fernsehen, weil das ist nun mal das Medium, was den Menschen immer noch am meisten erreicht, meiner Ansicht nach, wenn etwas gezeigt wird, glückliche Menschen, dann sind es genau diese Menschen. Mhm. Und du kannst auch anders glücklich sein. Genau. Und, zum Beispiel. Du warst doch auch schon, glaube ich, ein paar Mal in Syrien, gell? Ja. Da ist es doch garantiert so, dass der Lebensstandard nicht so hoch ist wie in Deutschland. Und sag mal, vom Glück her, meinst du, die Leute da sind jetzt unbedingt unglücklicher als in Deutschland? Also es kommt natürlich drauf an, klar, natürlich. Das hat sich gewandelt. Das ist natürlich jetzt auch ein blödes Beispiel, weil da eben dieser Bürgerkrieg herrscht. Nee, jetzt mal gehen wir mal einfach mal 2 Jahre davor. Mhm. Kann man, ich erlaube mir jetzt einfach mal in die Vergangenheit zu reisen. Und zwar, wie war es damals? Also, es gab, sogar vor den 2 Jahren, es gab eine Änderung, die habe ich miterlebt. Ich bin zwar erst 18 Jahre alt, aber ich habe diesen Wandel miterlebt. Die ersten Male, in denen ich auffassungsfähig in Syrien war, gab es die armen Menschen, die normalen, also die, ja, Mittelstand will ich das nicht nennen, weil das, was man dort Mittelstand nennt, ist bei uns arm. Mehr als arm. Die haben zwar ein Haus, aber man freut sich über die kleinsten Dinge. Mhm. Ich weiß hier, wenn ich habe dann immer mit meinem Vater zusammen, haben wir hier aus Ü-Eiern, aus irgendwelchen Sachen, die Plüschtiere, kleine Spielsachen gesammelt und haben sie dort dann unseren Verwandten in Syrien gegeben. Mhm. Und die haben sich gefreut, das kannst du dir nicht vorstellen. Die sind auf diese Sachen so, ich nenne es einfach Abgang, das war für die, ich habe mein Cousin, der ist jetzt in meinem Alter, ich habe ihm das gegeben, als ich so alt war wie er, habe ich ein paar Sachen aus Deutschland mitgebracht, der hat sie immer noch bei sich stehen. Und das ist krass. Und ist ich finde auch, ja, es ist auch wirklich geil. Das ist für mich einfach der Beweis, dass es nicht so sein muss. Aber es gab den Wandel da. Gut, du siehst auch mal ein Kind, das in der Mülltonne nach Essen kramt. Oder nach irgendwelchen verwertbaren Sachen. Das ist aber nicht das reguläre Bild, was du dort in Syrien erhaschst. Was ist das aber? Bei mir, der Wandel hat für mich da stattgefunden, wo es diese Menschen gab, die ich jetzt mal Mittelstand nenne, die aber gesehen haben, die Reichen waren meistens in der Regierung, im Militär, hohe Position, irgendwelche Firmen, die gingen nicht raus. Da hat man sich nicht gesehen. Und was ist passiert? Irgendwann, auch es hat eine gewisse gesellschaftliche Liberalisierung, eine Offenheit, weißt du, Menschen gehen raus und trinken, also Alkohol trinken nicht, aber man zeigt sich, man gibt Geld aus und auf einmal in der Innenstadt, wo davor der, ich weiß nicht, Falafel, sollte jedem ein Begriff sein. Mhm, klar. Ja genau, das sind ja diese Hirsekringel oder Hirsebällchen oder einfach so ein Sandwich, das was wir als Dürüm oder Döner, das war damals, da wo damals entstanden war, war auf einmal ein großes Café. Westlich angehaucht, trägt den Namen Steed als Beispiel in Damaskus, in Enche, also Stute, schwungvoller Schriftstil, Glasfassade, dunkles, glänzendes Holz innen drin. Du kannst Wasserpfeife rauchen zu überteuerten Preisen. Du kriegst Getränke, die kriegst du woanders nicht. Du kriegst Säfte, du kriegst Pfannkuchen, also Crepe und auch wirklich vollkommen westlich aufgezogen. Und dann sitzen da die Leute in ihren teuren Designer-Klamotten mit dem Batzen Geld in den Taschen auf dem Tisch. Und dann für die Menschen, die davor glücklich waren, die haben ein neues Ziel bekommen. Und zwar genau das auch zu haben, weil es ihnen vorgelebt worden ist, dass du so am glücklichsten bist. Ja. Weil die Leute mit dem Geld, was für ein Familienvater das Monatseinkommen war für so einen Menschen das Getränk. Ja. Von denen er reihenweise zu sich nimmt. Weil sie durch meistens Kollaboration mit dem Westen, Kollaboration hört sich mal so positiv an, einfach etwas erreicht haben, was davor nicht bekannt war. Und viele streben dem hinterher. Und ich sehe es dann auch an meinen Verwandten dort. Die laufen jetzt auch alle mit eleganteren Schuhen und versuchen westlich einfach zu sein. Es ist halt, das merke ich halt sehr. Und das ist halt genau das, was du den Menschen, und auch im Fernsehen wird das gepredigt. Fernsehserien in Sölden waren damals gar nicht üblich. Auf einmal komplett aus dem Türkischen erstmal. Es gibt, glaube ich, erst eine selbstproduzierte solche Serie. Die Frauen ohne Kopftuch, man trinkt Alkohol, man ist freier, man hat Geld, man fährt teure Autos. Und das wird den Menschen mittlerweile, da gibt es jetzt Abertausende von Seinen, und das wird ihnen als Ideal gezeigt. Und genau das Phänomen, die Leute sehen das als das größte zu erreichende Glück oder Wohl an. Das ist halt das, was geschieht. Also letztlich kann der Eskimo glücklicher sein, wenn er nichts anderes kennt. Und ich glaube, er wäre auch nicht glücklicher, wenn er es kennt. Aber wenn das so beworben wird, auch durch die Medien, dann ist es das, was die Menschen irgendwann wollen. Gut, ja, heißt natürlich das nicht, aber das ist die Reaktion. Ja. Ich meine, es gibt es ja sogar hier auch schon, weißt du, dass das einfach irgendein neues Ding kommt, was einfach alle haben wollen, zum Beispiel das iPhone. Ja. Ja, das ist auch jetzt mittlerweile schon fast ein Standard, dass jeder so ein iPhone hat. Und einfach, das wird sich auch, das wird immer, die werden sich irgendwie immer einen neuen Scheiß ausdenken, irgendein teures Ding, was erst nur wenige haben, aber dann finden es halt alle cool, weil nur wenige Leute das haben und dann wollen es halt alle haben. Irgendwann ist es aber dann normal. Genauso, guck mal, das war auch voll interessant. Ich habe mal so eine Statistik gesehen, wie viele Gegenstände ein Deutscher in den 50er Jahren hatte. Ich glaube, das waren 100 Gegenstände in einem Haushalt oder so. Das ist, also 100 Gegenstände, das war halt so Tisch, Schrank, Bett, Schreibtisch, Sofa, Geschirr, Besteck irgendwie und mehr. Also Fernseher war zum Beispiel nicht dabei. Es gab keinen Computer, es gab kein Auto. Also das waren alles Luxussachen. Und dann, wie viele Gegenstände in einem Haushalt heute sind. Ich weiß es nicht mehr. Ich will da jetzt nichts sagen. Es sind tausende Gegenstände, die in einem Haushalt sind. Und das ist halt ganz normal. Es ist ganz normal, dass jeder einen Computer hat, dass jeder einen Fernseher hat, dass jeder ein Auto hat. Und ich frage mich halt einfach, bringt es überhaupt so viel? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das einen wirklich glücklich macht. Ich glaube, es kommt eher halt darauf an, dass man irgendwie mit dem glücklich ist, was man nun mal hat. Irgendwie. Oder wie soll ich sagen, dass man sich halt irgendwie. Ich meine, natürlich sollen die Menschen nicht aufhören zu streben, aber ich glaube, die Menschen streben einfach nach dem Falschen. Ich glaube einfach, dass es letztlich ist es so ein Wettlauf nach mehr und das kann einen doch nicht wirklich machen. Das ist doch scheiße irgendwie. Man muss doch irgendwann mal klarkommen mit dem, was man hat. Also ich, ganz ehrlich, das ist irgendwie. Und dann kommt halt auch dieser Druck immer, dieser Druck von außen, das ist halt auch immer wieder sowas, weil natürlich dann auch dir wird es dann natürlich auch, so weiß ich, Kumpel von mir fährt ein Audi, ja, und natürlich ist es so, dass du dir dann so denkst, ich denke mir so, ja, aber dann muss man sich das halt abgewöhnen, einfach diese Gier, dieser Neid irgendwie auf mehr. Das muss man sich abgewöhnen, weil es bringt nichts, oder? Oder du schränkst deinen jetzigen Lebensstil in einer anderen Hinsicht so ein, dass du eventuell die Möglichkeit hast, dir das Auto zu finanzieren, aber dann musst du es wollen. Und du bist an dem Punkt, wo du sagst, ich brauche den Audi nicht. Auf jeden Fall. Das schafft halt nicht jeder, aber andere Menschen haben halt, du fährst Fahrrad, du siehst viel. Ja. du hast eine ganze, ich kenne das ja selbst, ich bin zwar nicht viel Fahrradfahren, aber ich bin sehr viel auch zu Fuß gelaufen, mittlerweile fahre ich fast nur noch Auto. Auch einfach, weil ich unter einem enorm zeitlichen Druck stehe, größtenteils. Und ob du jetzt Bus fährst, Fahrrad fährst oder läufst oder Auto fährst, du siehst eh was anderes. Also das ist halt die Sache bei dir. Du, irgendwo machst du halt Einbußen. Aber ja. Das ist halt aber individuell. Individuell genau. Veranlagt. Genau. Und ich würde halt auch sagen, interessant ist, sogar die Leute, die viel haben, die machen halt an anderen Stellen Einbußen. Zum Beispiel machen die Einbußen, was halt echt sau interessant ist. Also ein Kumpel von mir, den ich auch echt sehr lange schon kenne, der studiert halt BWL. Von dem kenne ich auch ein paar Kollegen. Und da gibt es halt so einen Typen, der ist halt einfach komplett nur Karriere fixiert. Aber der ist jetzt einfach schon seit, was weiß ich, wie vielen Jahren ist der Solo. Und der will auch gar nicht. Der hat auch überhaupt gar keinen Bock irgendwie auf eine Beziehung oder irgendwie mal irgendwie, weil er halt einfach so besessen ist davon, einfach Kohle zu machen. Und das ist doch eine riesen Einbuße. Ganz ehrlich, ich finde wirklich... Ja, aber in dem Fall für ihn wiederum auch nicht. Ja, aber das... Also anscheinend, ja. Oder er macht es sich vor, das kann auch sein, aber genauso gut... Ich glaube eigentlich so, das ist sogar noch viel essentieller irgendwie so beziehungsfähig zu sein. Ja, ist meiner Ansicht nach auch so, aber es gibt halt Leute, die sehen das halt wirklich nicht so. Aber ja, ich finde es eigentlich echt... Ja, für mich ist auch einer der wichtigsten und der schönsten Dinge, die man wirklich auch erleben kann. Ja, klar. Wir müssen aber hier, denke ich mal, auch langsam mal ein Ende finden. Ja, stimmt. Wir haben eigentlich auch. Ich glaube, wir können das hier auch noch über Stunden ziehen. Ja. An den Chat, ich habe es gerade nochmal geschrieben, ich habe mir die Fragen mal notiert. Wir gucken, wie wir darauf eingehen, weil ich, wie gesagt, nur die Vertretung heute bin. Am Ende machen wir das einfach über Twitter oder so. Dann soll ich doch allen im Chat und allen Zuhörern und dir, dem Faust, liebe Grüße vom Wyatt Burns ausrichten. Yeah. Und ich würde einfach mal sagen, dass wir jetzt noch zu dem, auf das ihr alle gewartet haben, kommt, und zwar zu dem Gewinnspiel. Verlosung! Ich würde sagen, da schalten wir den Wi-Fi-Fight und die Glücksfee ein. Genau. Einen Moment. Alles pure Magie natürlich. Wir nutzen nicht die Technik. Kann man mich jetzt hören tun? Ja. Ja. Ja. Man kann hören. Wunderbärchen. So. Ja, also wir haben das hier mal fachmännisch vorbereitet. Ich habe das ja auch eben schon mal in den Chat gelegt. Unsere Glücksbox, ne? Glücksbox. Wo jetzt die Glücksfee jetzt live einen der 86 Teilnehmer unseres grandiosen Gewinnspiels ziehen wird. Glücksfee, misch mal. Hört ihr das Mischen hier? Ja, nicht, ne? So, dann zieh mal ein. Da. Wie spricht man den Namen? Ja, also ich hoffe mal, ich spreche das jetzt richtig aus. Das ist die Jenny Hoffmann, ist auf jeden Fall eine Frau, die Frau Hoffmann. Sie hat gewonnen. Ich muss euch, nein, ich buchstabiere den Vormann. Wir werden sie auch nochmal per E-Mail benachrichtigen. Über ihren Jenny. Ich schreibe es mal in den Chat. Bin mir nicht sicher. Ich bin ja auch Legastheniker und habe auch keinen Abschluss und nach der Grundschule und so, wisst ihr ja. Ah, also Jean vielleicht. Oder ah, Jean. Ach so. Oder? Jean. Jean Hoffmann. Dann ist es ein Mann. Der Jean Hoffmann. Es könnte aber auch, wenn es ein E am, ich glaube mit einem E am Ende ist es eine Frau. Also wir werden das dann mal per Mail klären, ob Mann oder Frau. Auf jeden Fall glücklicher Gewinner. Individuum. Bitte? Das Individuum mit dem Namen Jean Hoffmann. Genau, hatte gewonnen. Und den Faust hoch 3. Genau. Faust hoch 3. Nach Hause. So, wir wollten das eigentlich ja noch gar nicht verraten, aber weil die Teilnahme ja so grandios war, werden wir uns dann noch einen kleinen Bonus einfallen lassen, wo der Faust auch schon am Arbeiten ist. Aber das wollen wir erst nochmal so. Stimmt, habe ich hier gelesen. Das lassen wir trotzdem erst nochmal so stehen. Wir werden uns auf jeden Fall beim Gewinner per Mail melden und wir werden uns bei allen Teilnehmern auf jeden Fall nochmal per E-Mail melden. Und ja, da bleibt von meiner Seite ja nur zu sagen, herzlichen Glückwunsch für den Gewinn. Ich habe nochmal einen Applaus eingespielt. Ich kann den nicht hören, aber ja, kann ich nicht. Okay, das war's von der Glücksfee und von mir, sie winkt. Fühlt euch gegrüßt. Ja, seid ihr jetzt dann noch eine Weile drauf oder wollt ihr raus? Nee, wir machen jetzt auch gleich Schluss. Also dann verabschieden wir uns hier. War mir eine Freude und eine Ehre, den Rio hier vertreten zu dürfen. Hat mir Spaß gemacht. Ja, das hat auch Spaß gemacht. Du warst eine echt gute Vertretung. Das freut mich zu hören. Ja, dann danken wir euch allen herzlichst fürs Zuhören. Ja. Und ich würde mal sagen, im Namen von Riot Burns und Faust, bis zum nächsten Mal bei Theatralia. Bei Theatralia. Macht's gut. Ciao. Von mir auch. Ciao.